Die japanische Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus-Studentendelegation, die zu Besuch in der DEV-Jakawald, richtete an den Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Der Blumenkorb für Genossen Kim Jong-un wurde am 28. November vom Leiter der Delegation Araki Sakai, einem zuständigen Mitarbeiter der DEV-JK, übergeben.